Thank you. Ich weiß, ich weiß. Perfekt. Gehen wir weiter? Bitte. Gehen wir weiter? Bitte, bitte. Ach. Oder? Nein. Gut, diese Kontrabassflasche lädt mit der Ruhe. Ja, hier, ne? Weil das. Ja. Was, du weißt wie. Mit der Ruhe alles klingt. Ah. Sogar Kontrabass. Das ist ein Mist. Nee, das war. Thank you. Thank you.